DR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk heute. Schön, dass ihr auch da seid. Heute geht's bei uns frei und offen zu. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Simon und Simon ist 17. Hallo Simon. Ja. Hallo Domian. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Ja, danke. So, über was reden wir? Genau, also ich bin momentan im Krankenhaus. Oh. Und ja, was ist los? Ich bekomme gerade momentan künstliche Ernährung. Aha. Warum? Ich werde künstlich ernährt, weil ich nämlich gerade eine Therapie mache, also eine Therapiemöglichkeit. Ich habe nämlich eine Krankheit, von der selbst die Ärzte nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Das ist ganz komisch. Wie äußert sich diese Krankheit denn? Also es ist zu vergleichen mit einer Anaphylaxie. Ich weiß nicht, ob der Name ein Begriff ist. Nee. Also bei einer Anaphylaxie ist es so wie eine schwere allergische Schockreaktion. Mhm. Es ist so, dass man dann, wenn man was Falsches zum Beispiel gegessen hat, dann bekommt man irgendwie Durchfälle. Die Durchfälle sind dann so schlimm leider, dass man dann Kreislaufkollaps bekommt und man dann dadurch auch Organversagen bekommen kann und im schlimmsten Fall auch sterben könnte. Okay, das ist die Krankheit, die du gerade genannt hast. Genau. Was also genau? Also das ist Anaphylaxie und bei mir äußert sich das auch so eigentlich genauso. Das Problem ist nur, dass man bei einer Anaphylaxie eigentlich wissen kann, woher das kommt. Bei mir ist es so, es ist vollkommen unklar, warum ich die ganze Zeit Reaktion bekomme. Und man ist auch nicht sich sicher, ob es diese Erkrankung ist. Nee, also man tappt im Nebel. Man tappt im Nebel, komplett im Nebel. Beschreib doch mal so einen allergischen Anfall, den du schon gehabt hast. Also, zum Beispiel bei meinem allerersten Mal war das so, als ich reagiert habe. Das war zum Beispiel, als ich einfach einen Kakao getrunken habe damals. Also, es war einfach nur Kakao getrunken. Mhm. Wie alt warst du da? Circa 13. Aha. 12. So lange schon her, ja. Also du trinkst den Kakao und dann? Genau, ich trinke den Kakao, denke mir nichts Böses bei. Eigentlich denke ich mir ja überhaupt nichts Böses bei, ne? Mhm. Und dann bin ich auch wirklich ganz mal schlafen gegangen tatsächlich und bin ich nachts aufgewacht. Da habe ich gemerkt, irgendwie kriege so ein Kratzen im Hals. Mhm. War noch in Ordnung. Ich habe mich direkt schwer schlafen gelegt. Und dann hatte ich am nächsten Morgen diese Durchfälle. Mhm. Und die waren dann am Ende dann immer mehr und immer mehr. Und irgendwann geht es mir so schlecht, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, können wir nicht irgendwie zum Arzt gehen. Also sind wir zum Arzt gegangen. Bin ich auf dem Weg zum Arzt, weil wir sind da hingelaufen, der ist nicht weit weg. Und dann bin ich da halt zusammengeklappt. Die haben mich da mal mir diese Adrenalinspritze ins Bein gerammt, als wir dann da angekommen sind. Wie lange hat das denn angehalten? Dieser allergische Zustand ist dann halt so, dass man das erstmal therapieren muss. Das heißt Flüssigkeit. Mhm. Allerdings war mein Kreislauf schon so weit unten, als ich auch noch im Krankenhaus angekommen bin, ging es mir kurz besser, diese Adrenalinspritze. Also du kamst dann sogar ins Krankenhaus? Genau, ich bin ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Mit halt diesen Firmen, mir ging es dann sogar kurzzeitig besser, war schon beim Überlegen, ob ich dann entlassen werde. Mhm. Allerdings kam dann wieder der enorme Kreislaufverlust. Und dann bin ich irgendwie wirklich halb fast schon gestorben. Ich habe dann Adrenalin in die Vene bekommen. Wir reden immer noch von dem ersten Mal. Immer noch vom ersten Mal, Du wärst da schon fast gestorben. Ja. Also, aber die wussten da ja auch überhaupt gar nicht, was mit dir los ist. Die haben auch dich irgendwie blind behandelt. Die haben gewusst, dass ich Durchfälle gehabt habe und dann haben die halt Flüssigkeit gegeben. Mhm. Und das war... Wie haben die dich dann wieder stabilisiert? Ich habe Adrenalin durch die Vene bekommen und dadurch ist mein Kreislauf auch ein bisschen wieder hochgegangen. Und halt auch wirklich Flüssigkeit ohne Ende reinlaufen lassen. Mhm. Wie lange warst du im Krankenhaus? Tatsächlich durfte ich an dem Tag sogar schon, also nicht an dem Tag, eine Nacht muss dann noch da bleiben, aber am nächsten Tag konnte ich schon rausgehen. So, jetzt das haben wir das, den ersten Vorfall gehört. Du bist ja, das ist schon 4 Jahre her ungefähr. Wie viele genau. Vorfälle dieser Art gab es denn bis heute? Dieser Art kann ich nicht genau sagen, aber dass ich ins Krankenhaus gekommen bin, das war dann alle 2 Wochen circa. Also ich bin alle zwei Wochen. Ach du lieber Gott. So, jetzt liegst du im Krankenhaus und wirst künstlich ernährt. Genau, für 4 Wochen. Jetzt. Das ist eine Miete? Ja, um was herauszubekommen? Ach so, genau. Es ist, die Idee dahinter war eigentlich gar nicht mal so dumm, dass es nämlich so gemacht wird, dass ich danach wirklich 4 Wochen lang komplett nichts esse und nur Wasser trinke. Und dann wird geschaut, ob ich in diesen 4 Wochen reagiere. Mhm. Und wenn man in diesen 4 Wochen, oder wenn ich da reagieren sollte, dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, dass es ja nicht nur an der Ernährung liegt. Mhm. Ah ja. Künstlich ernährt heißt, in deinem Fall, was bekommst du? Das ist so eine weiße Flüssigkeit, also einfach nur genau das, was ich brauche, mit ein paar Ölen versetzt. Also so eine Art Astronautennahrung. Ja, also das Hungergefühl geht davon auch nicht wirklich weg, wenn ich ehrlich bin. Nun könnten da ja auch gewisse Wirkstoffe drin sein. Genau. Aber dann würdest du sie auch bekommen. Genau, also mir wurde gesagt, dass das Allergenarmste ist, das sie haben. Mhm. Und ja, da vertrauen wir auch drauf. Aber du Armer, hast du nicht mal Lust auf irgendwas Cooles zum Essen zwischendurch mal? Ja, habe ich eigentlich gesagt schon seit 4 Jahren oder so. Ach so, weil du immer vorsichtig warst mit dem Essen die ganzen Jahre. Es kam noch zwischendurch noch so, dass meine Ernährung komplett eingeschränkt wurde. Mhm. Es wurde dann so gemacht, dass ich dann nur noch Kartoffeln, Pute, Wasser und Milch trinken durfte. Ach du lieber Gott. Also einen schönen Hamburger mal und Fritten und Pizza und so. Geht überhaupt nicht. Weißt du denn mittlerweile, auf was du allergisch reagierst? Grob zumindest. Grob, ja. Im Detail natürlich nicht, aber grob. Es kamen dann halt neue Sachen dazu. Zum Beispiel, also die Idee war ja dann, dass ich dann immer wieder was Neues dazu esse und dann gucken, worauf ich reagiere. Es war dann erst Brot, erst immer so klein angefangen, also Weizen. Dann halt irgendwann, sowas wie Zitrone, damit ich halt so Vitamine auch bekomme. Mhm. Und letztendlich war es dann aber so, dass ich auf alles, also ich habe so viel ausgewirkt, ich habe auf alles reagiert, teilweise mit intensiv. Simon, wie hast du das jetzt die Jahre ausgehalten, so reduziert zu essen? Und kombiniert dann auch noch mit diesen Anfällen ständig? Zähne zusammenbeißen. Bitte? Zähne zusammenbeißen. Bist du normal, konntest du normal zur Schule gehen? Natürlich hat man dann auch ziemlich oft gefehlt. Mhm. Aber du hast deine Schule weitergemacht. Ich habe Schule weitergemacht. Es war auch sehr schwer. Also bei der ersten Schule wurde ich gar nicht unterstützt. Also es war so, dass ich da gefragt habe, hey, kann ich bitte ein paar Sachen auch in die Schule, ins Krankenhaus bekommen, damit ich auch nacharbeiten kann. Mhm. War nicht so hilfsbereit. Halt genau, also dann habe ich wieder Schule gewechselt, dann war ich kurzzeitig, habe ich mich nach Bayern gezogen. Mhm. Da war es überhaupt nicht gut. Also da waren die Lehrer, da musste ich den Lehrern versprechen, dass ich nie wieder reagiere, damit ich ein Referat. Bist du im Moment auch noch in der Schule? Ich bin momentan auch noch in der Schule. Jetzt habe ich wieder die Schule gewechselt, bin ich wieder in meiner Heimatstadt. Mhm. Und hier ist es halt so, dass ich dann halt normal zur Schule gehe, was heißt nur so normal, wie es geht halt. So. Und da werde ich auch wirklich unterstützt. Da bin ich auch wirklich glücklich drüber. Wie viele Tage musst du jetzt noch? Wie viele Tage wirst du noch künstlich ernährt? Also das geplant ist es noch 1,5 Wochen circa. Okay, das ist absehbar. Ja, aber genau wissen wir es noch nicht, weil sollen halt auch neue Sachen dazu geführt werden. Vielleicht, ich weiß aber nicht, ob ich das mache. Du hast Angst davor? Etwas Neues zu testen zum Beispiel. Da habe ich echt Angst vor. Also, lieber Simon, das klingt ja wirklich bedrückend. Vor allen Dingen, solange man nicht weiß, was da los ist. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass da irgendwas rauskommt. Es ist ja so ungewöhnlich und so selten. Aber vielleicht hat ja irgendjemand, der uns jetzt zugeschaut und zugehört hat, eine fundierte Idee, aber die muss schon fundiert sein, denn du bist ja wirklich in sehr guter medizinischer Behandlung, was wir vielleicht dann nicht weiterreichen können, ich weiß es nicht. Wenn was kommt, reichen wir es dann nicht weiter. Oh, das wäre super nett, danke schön. Ich drücke die Daumen, komm noch gut über diese anderthalb Woche, die gute Woche hin und danke schön. Dass es dann doch bald besser geht. Mhm. Alles Gute, Simon. Danke. Danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und jetzt geht es weiter mit Klaus. Und Klaus ist wie alt? Ich bin 33. 33? Ja. Hallo Klaus. Hallo Domian. Mann, das ist ja Wahnsinn. Ich grüße dich. Ich bin ganz aufgeregt. Du klingst älter als 33 von der Stimme. Ich denke ja, das mag an der Uhrzeit liegen vielleicht. Reifer. Ja. Aber ist okay. Coole Stimme. Bin ich. Ja, das ist schon mal, ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ich höre dich ganz gerne, aber gut, das hörst du immer. Ich habe jetzt, ich habe jetzt vielleicht ein Thema, was jetzt auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so wichtig klingt oder nicht so, wie soll man sagen, so klingt, dass es einen wirklich bedrücken würde, aber für mich ist es dann doch schon irgendwie ein Riesenthema geworden in der letzten Zeit. So, und dann ist es auch wichtig für dich, also ist es auch wichtig jetzt hier für uns. Erzähl mal. Ja, also mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Aufmerksamkeit so in meinem Privatleben. So ganz generell, oder wie? Ja, also es gibt ja, also man hört ja immer, dass Leute von sich selber sagen, ach, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt und so. Bei mir ist das eigentlich anders. Also ich würde schon mal gerne mehr im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und ich tue auch einiges dafür, aber irgendwie passiert es nicht. Was machst du denn beruflich? Ich mache so Veranstaltungen in einer Firma und da ist es auch eigentlich, geht es mir auch da eher um den beruflichen Bereich. Also da gibt es beispielsweise einen Kollegen von mir, Joachim heißt der, und der zieht eigentlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich und dann heißt es immer, er ist sympathischer und er hat so eine tolle Lache, der ist ein kleines Stück größer als ich. Das ist vielleicht so das Einzige, was man so von außen sehen kann. Aber ist vielleicht auch eher der Entertain-Typ so mit den anderen? Ich finde nicht, dass er jetzt die besseren Witze macht oder irgendwas in der Art, aber auf jeden Fall in dem Beruf Sachen nachgesagt werden, dass er auch besser aussieht zum Beispiel als ich und so, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bist du denn mit deinem etwas kleinerer Mann sehr hübsch sein kann? Bist du denn mit deinem Äußeren zufrieden? Ich selber persönlich habe das Gefühl, dass ich da also sowohl optisch als auch so inhaltlich missverstanden werde von Leuten. Also vor allen Dingen, oder dass er missverstanden wird. Lass ihn mal raus. Also es geht jetzt um dich. Du glaubst, dass du missverstanden wirst. Das heißt, übersetzt, dass die anderen dich falsch beurteilen, als du dich selbst siehst. Ja, habe ich den Eindruck. Also gerade also ich kann ihn da nicht ganz rauslassen, weil es geht natürlich gerade speziell in dem Vergleich zu ihm. Mhm. Also ich finde schon, dass ich da im Prinzip die höhere Aufmerksamkeit verdient hätte. Aber also es gibt jetzt eine Veranstaltung, die ich jetzt mache, die ich auch ganz alleine mache. Und was meinst du eigentlich? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Was meinst du mit höherer Aufmerksamkeit? Na, ich möchte, dass die Leute halt sagen, dass ich besser bin als der, weil ich das halt finde. Besser bin in dem Resultat deiner Arbeit? Zum Beispiel so. Also ich sage jetzt nur um das richtig beurteilen zu können. Also ich mache jetzt demnächst eine Veranstaltung alleine. Mhm. Du organisierst diese Veranstaltung. Ja, genau. Mhm. Und ich bin auch derjenige, der dann da spricht. Und ich meine, du kannst dir das ja einfach mal angucken. Also es gibt da umsonst Essen und umsonst Trinken und du kannst ja zu dieser Veranstaltung mal hinkommen und dann kannst du ja mal sagen, wie ich das mache. Also Moment, ob du das Gefühl hättest, ich hätte da das Zeug zu. Also komm doch zu dieser Veranstaltung hin, Domian. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, ich dachte erst, du wärst so ein Veranstaltungsproducer, der Sachen organisiert. Das ist aber nicht der Fall, sondern du stehst auch auf der Bühne, oder was? Ich stehe auf der Bühne, genau. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Also diese Veranstaltung speziell, die jetzt kommt, die ist am 1. Dezember und da vergebe ich Preise. Wie, du vergibst Preise? Für wen, vor wem und warum? Also einen Preis zum Beispiel vergebe ich an dich auch, Domian. An mich? Ja, an dich. Du bist nämlich, ich weiß nicht, das wird dir nicht klar sein bei deiner Ahnungslosigkeit, aber du bist Preisträger des Sonderpreises der 1,5 Krone. Ach. Lieber Domian, hier spricht Klaas. Ich habe ein Buchstaben. Nein! Ich bin ehrlich? Lars. Und ja, ehrlich, ja, tatsächlich. Und du kriegst den Sonderpreis, die 1 Live Krone, und ich gebe dir den. Wie findest du das? Ich bin erfassungslos. Ich habe dich nicht an der Stimme erkannt. Nee, ich wirklich, ich habe gerade, Gott, wie oft habe ich dich hier schon gesehen und gehört im Fernsehen? Das ist ja irre. Ja, so ist es. Ich wollte dich überraschen und ich bin ganz lange aufgeblieben. Das ist alles gegen meinen Biorhythmus. Und du rufst aus, aus Berlin an wahrscheinlich, ne? Ich sitze bei mir in der Küche, ich habe einen Bademantel an, ich sehe wahnsinnig gut aus. Mensch, ich dachte, was redet der? Was hat der denn für ein komisches Problem? Und was, eine Veranstaltung hier und da? Hör mal, das ist ja Klaus. So ist es, genau. Ich wollte dir jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch sagen, dass du verdientermaßen Preisträger bist, der 1Live Krone. Ich darf die Veranstaltung moderieren. Wow. Und ich lade dich nicht nur herzlich ein, vorbeizukommen, sondern dir natürlich in allen Ehren diesen sehr verdienten Preis abzuholen. Ich persönlich freue mich sehr, dass du es geworden bist, weil ich dich auch viele, viele, viele Nächte gehört und gesehen habe. Und ich freue mich, dass wir uns endlich mal sehen, weil wir haben uns noch nie irgendwo getroffen. Nein, nein, noch nie. Ja. Nein, nein. Eben. Ich bin völlig platt. ja. Freue mich wahnsinnig. Ja. Und freue mich auf die Veranstaltung, freue mich auf den Preis, freue mich, dich kennenzulernen. Und ja, sehr gut. Ja, ich bin ganz sprachlos. Die, ja, die Überraschung. Ich implodiert vor Freude. Ich merke das. Die Überraschung ist gelungen. Sehr gut, sehr gut. Du musst jetzt noch eine ganze Sendung machen. Jetzt rufen richtige Leute wieder an. Aber das kannst du in der Gewissheit machen, dass du Preisträger der 1 Live Krone bist. Des Sonderpreises. Wahnsinn. Ganz, Wahnsinn. Ganz Tolles. Vielen, vielen Dank. Sage ich jetzt schon mal. Auf jeden Fall sage ich Dankeschön, dass du angerufen hast. Und Ich gehe jetzt ins Bett, wenn es in Ordnung ist, ne? Du gehst ins Bett. Ich gucke mir den Rest dann morgen an. Ich zeichne das jetzt auf. Ja, ich muss jetzt ins Bett. So mach es. Ich bin jetzt sehr müde, aber das war mir ein Anliegen. Ich habe mir tatsächlich einen Wecker gestellt, aber ich bin nicht mal eingeschlafen und habe mich sehr gefreut, dir das jetzt zu überreichen, weil ich wirklich finde, dass du das wirklich verdient hast. Und ich freue mich, dass wir uns mal sehen. Alles klar? Alles klar. Danke dir, Klaas. Alles Gute. Ne? Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Ich wusste wirklich überhaupt gar nichts. Das ist ja aber jetzt perfekt gelungen. Und meine Mitarbeiter haben nichts gesagt gerade. Die hier hinter der Scheibe sitzen. Bin sehr, sehr erfreut und sehr gerührt, dass das so sein wird. Super. So, jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich ruft gleich Herr Obama an. Der ist ja auch noch in Deutschland. Aber den würde man dann vielleicht doch gleich in der Stimme erkennen. Hier ist Irina. Irina, 42. Guten Morgen. Hallo Domian. Irina. Du hast gerade auch gehört. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, also für zukünftig. Bitte? Aufbewahren. Für zukünftig, für den Sonderpreis. Ja. Ja. Und ja, danke schön. So, jetzt aber zu dir und zu deinem Thema. Ja. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ich hatte eigentlich mich für gestern für das Thema, für diesen Thementag beworben, im Angesicht des Todes. Mhm. Und aber das Thema kann man auch auf alles Mögliche auslegen, was ich habe. Ja. Ich hatte einen Schicksalsschlag. Mhm. Und ich bin aus dem Fenster gefallen. Du bist aus dem Fenster Meter gefallen? 7 Meter tief. Bitte? Nicht so tief? 7 Meter. 7 Meter? Ja. Wow. Und auf Kopf und Nacken und oberem Rücken gelandet. Wie ist das passiert, dass du 7 Meter aus dem Fenster rausgefallen bist? Das ist nach einer Party passiert und nach einem Streit mit meinem damaligen Freund und auch bei dem in der Wohnung. Was? Also das war eigentlich schon Ex-Freund, wir waren nochmal kurz zusammen und warst nach du, dieser Party war, ist das passiert. Warst du betrunken? Ich war angetrunken, ja. Hat dein Freund dich geschubst? Eigentlich habe ich eine andere Erinnerung. Also ich glaube nicht. Nein, dafür gibt es ja auch keine Indizien. Also ich möchte das auch so nicht behaupten. Ja, aber wie kam das? Hast du auf der Fensterbank gesessen? Ja, also nach meiner Erinnerung, also ich hatte da auch eine schwere Amnesie. Also mir fehlte der komplette Tag und es hat auch ein bisschen gedauert, bis es alles zurückkam. Mhm. Ich wollte mich auf die Fensterbank setzen. Ja. So was meine Erinnerung mir dann halt zurückgegeben hat. Mhm. Und die war wohl nicht so geeignet, um da zu sitzen. Und ich wollte mich eigentlich nach dem Streit hinter den Vorhang setzen und er war rauchen. Und ich wollte mich da ans offene Fenster setzen, hinter den Vorhang, und habe mir gedacht, naja, guckst du dich mal dahin und dann guckst du mal, wie blöd der guckt, wenn er dich nicht sieht. Ja, blöd geguckt hat der garantiert. Nur habe ich das nicht mehr gesehen, weil ich lag dann 7 Meter weiter unten auf dem Gehweg. Wie schwer warst du verletzt? Also, ich hatte einen Schädelbruch mit schwerem Schädelhirntrauma, Einblutungen zwischen erster Hirnhaut und Schädeldecke, so groß wie ein Handteller. Der Kopf war über die rechte Seite hin, so war der, also das war, da war der Bruch. Einmal so von oben bis unten fast zum Nacken hin. Das klingt und sehr dramatisch. Ja, bin auch fast gestorben, aber ich habe da keine Erinnerung dran, weil ich war einfach nicht da. Welche Verletzung hattest du noch? Ich hatte dann noch, also Schädelbruch, Schwerstschädelhirntrauma, Wirbelserienfraktur, 7 Wirbel gebrochen, 7. Halswirbel und 1. bis 6. Brustwirbel. 5 Rippen gebrochen, die Lunge zusammengefallen bei der Operation des 6. Brustwirbels, weil die Wirbel waren gebrochen, aber in sich stabil. Und beim 6. Brustwirbel ist es schiefgegangen, da ist so ein kleines Stück abgesplittert. So. Ja. Man, also es stand im Bericht 6 mm Länge und das hat sozusagen in das Rückenmark gedrückt. Also in das Nervengeflecht. Ne? Und wie bist du genäht? Ich weiß nicht, wie lange das da drin war. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Oder ob das direkt passiert ist oder ob es beim Tragen oder Umlagern passiert ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt mach, wie lange liegt das zurück? Wann bist du gefallen? Das war letztes Jahr, also 2015 am 22. März. 22. März? Ja. Wie geht es dir heute? Also circa anderthalb Jahre. Etwas länger als anderthalb Jahre. Wie geht es dir heute? Es geht. Im Moment geht es. Bist du wieder richtig? Besser. Bist du wieder vollkommen hergestellt? Nein. Welche? Ich habe durch den, durch dieses Stück, was in den Nerven gelandet war, diese 6 mm im 6. Brustwirbel, fehlt mir also jetzt ab. Unterhalb der Brust bin ich inkomplett querschnittsgelähmt. Also inkomplett bedeutet, das Rückenmark ist nicht durch, ist aber gequetscht. Ich habe halt teilweise Nervenbahnen, die funktionieren, teilweise eben nicht. Und aber ja, du bist gehandicapt und musst im Rollstuhl sitzen. Ja, aber meistens liege ich auch lieber, weil das einfach die angenehmere Körperhaltung ist und ich das Gefühl habe, das es tut mir einfach besser. Also ich habe sehr lange Reha auch gehabt und ich Schmerzen gehabt, die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, bei diesen enormen wahnsinnige Schmerzen oben halt auch im Schulter- und Nackenbereich. Ja. Und da gab es natürlich alles an Schmerzmitteln, was man so haben kann, im Bedarf, was ich aber gar nicht wollte, sondern ich wollte einfach nur, dass die Schmerzen weggehen. Ich kriege halt jetzt seit nimmst du jetzt im Moment auch noch starke Schmerzmittel? Ja. Es geht gar nicht ohne. Ohne geht gar nicht. Ich bekomme halt alle 2 Stunden nehme ich halt ein Opiat. Man kann den Zeitraum verkürzen auf minimal 8 Stunden. Also wenn es ganz schlimme Tage sind, dann also ich nehme alle Medikamente im 12-Stunden-Rhythmus. Ich bekomme also auch noch andere Medikamente gegen neuropathische Schmerzen. Das sind die Schmerzen, die ausgelöst werden durch die Nerven im Rückenmark. Also dich hat es so wirklich richtig erwischt, was du jetzt gerade uns alles erzählst. Und man kann nur eine grobe Ahnung von dem Leid und von den Schmerzen haben, die du ausgehalten hast. Das Irina, kann sich überhaupt gar kein Mensch vorstellen. Nee, das glaube ich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also ich habe ein völlig, völlig neues Schmerzspektrum erfahren. Wie und sehr kommen immer noch Sachen dazu. Wie sehr hat sich dein Leben verändert nach diesem schweren Unfall? Total. Absolut. Ich bin total aus dem Leben gerissen. Was hast du beruflich früher gemacht? Ich Ich bin eigentlich Immobilienkauffrau, also früher hieß das Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, heute heißt es Immobilienkauffrau, also tatsächlich ein Ausbildungsberuf. Und das kannst du nicht mehr machen? Das im Moment kann ich noch nichts machen. Ich würde aber gerne wieder, also wenigstens etwas im Homeoffice. Also die Hoffnung ich schon machen. Ist da. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass ich wieder was machen kann, weil ich habe was gelernt. Ich kann mich gut artikulieren und kann sehr gut lesen und schreiben und könnte eigentlich jeden in jedem Bürojob. Was hat sich sonst verändert? Arbeiten sogar. Beziehung, Stichwort Beziehung. Ich habe keine Beziehung. Ich habe eigentlich meine zwei besten Freunde, die sind wie meine Brüder, das ist meine Familie auch. Und ich habe meine Tochter. Ach, du hast eine Tochter? Ich habe eine kleine Tochter, ja. Was ist aus der Beziehung geworden, von der du gerade am Anfang erzählt hast, der Mann, mit dem du dich gestritten hast? Gar nichts mehr. Also ich hatte eine Zeit lang danach noch mit dem Kontakt telefonisch und per WhatsApp. Und dann irgendwann habe ich das von einem auf den anderen Tag habe ich alles beendet. Wie lange hattet ihr denn? Ich habe dann einfach die Nummer blockiert und gelöscht. Wie lange hattet ihr denn vorher Kontakt gehabt? Also ich kannte den eigentlich schon was länger. Also das war der Bruder einer damaligen besten Freundin. Also die war lange meine beste Freundin, über 10 Jahre. Okay, es war also. Du glaubst, dass er sich dann auch, dass das nicht funktioniert hat, dass er sich distanziert hat, weil du dann so schwer krank warst? Nee, das hatte damit nichts zu tun. Also ich hatte eigentlich vorher schon gemerkt, also wir sind Silvester zusammen, nicht Silvester, sondern am Neujahr sind wir zusammengekommen. Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, dass das nicht geht und habe dann Anfang März irgendwann so, weiß ich nicht, 6. Oktober oder so, habe ich Schluss gemacht. Okay, so, jetzt heißt es heute. Dann wollte ich aber irgendwie zurückhaben, weil ich nicht alleine wollte. Ich weiß auch nicht, irgendwie war das. Und dann hatten wir eine Kunstausstellung. Und da hatte ich ihn so eingeladen und da war er dann auch hingekommen. Und an dem Abend war er irgendwie auf gewesen und hat sich dann den ganzen Abend aber immer wieder auch per WhatsApp gemeldet und war dann um 3 auf einmal vor der Tür. Und dann war, in ein paar Tage haben wir uns so getroffen und dann haben wir gesagt, ja, dann sind wir nochmal zusammen, das war Montag. Ja, machen wir es mal jetzt hier nicht so ausführlich. Und dann ist der Unfall passiert. Bitte? Okay, das war jetzt vor dem Unfall, was du erzählt hast. Okay, ja. Gut. Wie alt ist dein Kind? 7. 7. Wie schaffst du das Kind zu versorgen mit deiner... Sie ist jetzt beim Vater. Sie lebt ganz beim Vater. Also, ich habe im Moment sozusagen kein Zuhause. Ich sag immer, ich lebe im Paralleluniversum. Wo wohnst du denn? Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Also ich war 9 Monate in Kliniken unterwegs und dann konnte ich ja, es war klar, dass ich meine Wohnung, die im ersten Stock ohne Aufzug liegt, nicht mehr benutzen werde können. Und dann wurde halt durch meine Familie, also mit meiner Schwester habe ich das zusammen gemacht, haben wir uns eine Wohnung angesehen und dann habe ich sie gefragt, na, meinst du, das ist was? Es war halt im Erdgeschoss und ich konnte zwar nicht durch die Haupttür rein, aber über die Terrasse wäre es gegangen, über die Einfahrt und das war halt die Überlegung. Und dann wurde die Wohnung gekauft von dem Geld meines Vaters und ich hatte meiner Schwester gesagt, ja, sie soll das alles regeln und dass sie die Wohnung kauft und nicht meine Mutter, weil meine Mutter... Erika, wir machen es mal nicht so kompliziert. Dann, ja. Okay. Ich möchte nur gerne wissen, ob du jetzt in einer eigenen Wohnung wohnst. Nein. Ich habe jetzt immer noch keine Wohnung. Wo wohnst du denn jetzt im Moment? Der Kontakt mit der Familie ist abgebrochen und ich bin jetzt gestrandet an dem Ort, in dem ich eigentlich nur 4 Wochen zur Kurzzeitpflege bleiben wollte. Und das ist ein Altenheim. In einem Altenheim? Ja. Das ist, also ich wollte einfach nach 9 Monaten zurück in den Ort, auf dem ich komme, wo meine Tochter wohnt, die jetzt beim Vater ist. Ach du lieber Gott, das heißt, zu all dem, zu all dem, was passiert ist, bekommt jetzt auch noch diese wahrscheinlich sehr unschöne und unbefriedigende Wohnsituation für dich auch noch hinzu. Ja. Liebe, Im Moment bin ich halt hier gestrandet. Ich musste aus dem Kurzzeitpflegevertrag einen Dauervertrag machen. Und die Wohnung ist immer noch da. Ich habe noch keine neue Wohnung, weil das mit der Familie ist komplett gescheitert. Irina, ich muss dir erstmal was sagen. Ich werde dir und deiner großen Geschichte nicht in den wenigen Minuten gerecht, die wir jetzt hier haben. Das tut mir sehr, sehr leid, weil ich weiß, dass du wirklich viel erlitten hast und wir sehr viel noch zu besprechen hätten. Wir können das in dem Zeitfenster. Eine lange Geschichte, das genau, stimmt. Wir können das in dem Zeitfenster hier nicht schaffen. Deswegen biete ich das dir. Denke ich auch. Deshalb biete ich dir an, dass dich mein Psychologe, der Jürgen, nochmal zurückruft, dass man zumindest noch einiges bespricht. Mhm. Ja? Dann bitte ich. Ja, kann er gerne machen. Dann bitte ich dich auch. Es ist eine lange Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist, weil ich habe jetzt zusätzlich auch überall an allen Ecken und Enden auch immer nur Ärger. Ja. Und ich habe eigentlich. Das machen wir gleich im Hintergrund weiter. Dafür Leute, die da sind und sonst niemanden. Ja. Dafür bitte ich aber dich. Halt so. Genau, dafür bitte ich dich aufzulegen, Irina, und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Okay. Ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass es bergauf geht und dass du vielleicht auch bald wieder irgendwie irgendwas arbeiten kannst, was du gerne möchtest. Danke. Alles und Gute vor allen von Dingen, dass ich bald auf die Beine komme. Ja, ganz genau. Ganz genau. Auf Wiederhören, Irina. Alles Gute. Ja, Domian, alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, das war jetzt gerade eine Situation, ihr habt das gemerkt, das tut mir wirklich sehr leid. Die Irina hat wirklich ein schweres, schweres Schicksal. Und natürlich ist es klar, dass sie das auch ausführlich erzählen möchte. Das können wir in einer solchen Sendung nicht leisten, weil wir uns bestimmt eine Stunde mit ihr unterhalten könnten und auch müssten, um ihr gerecht zu werden. Daher muss ich sie jetzt verabschieden, aber ich kann euch versichern, dass der Jürgen sich jetzt sehr viel Zeit nimmt und ausführlich mit ihr spricht. Vielleicht gibt es da auch noch Möglichkeiten, dass man ihr psychologische Hilfe anbietet, irgendwelche stabilisierenden Maßnahmen, was auch immer. Wir tun auf jeden Fall unser Bestes im Hintergrund. Hier ist Peter. Peter ist 69. Und Ingrid, 75. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Endlich hat's geklappt. Und damit ich nicht vergesse, wir möchten ein Autogramm, ja? Ja, das geht hinterher. Das können wir so machen. Verrat mir doch mal, wer Ingrid ist. Ist das deine Angetraute? Ja, aber natürlich. Deine Süße? Ja, mein Hase. Ja, ja gut. Die heißt nur Hase bei mir. Die heißt der Hase. Okay, jetzt reden wir erstmal mit Peter. Weswegen ruft ihr denn an, Peter? Wir hatten vor einem halben Jahr dich schon mal in unserem Trauerfall. Unsere Tochter ist verstorben und wir haben ein kleines Mädchen, die wurde vor ein paar Tagen 6 Jahre alt. Die haben wir dann geerbt. Also, wir waren ja Oma und Opa sowieso. Mhm. Jetzt sind wir die Eltern geworden, ne? Die Mutter, also eure Tochter, ist woran gestorben? An Krebs, leider nicht erkannt. Die wurde auf Rheuma behandelt. Mhm. Durch ihre Schmerzen, ne, die ging sie zum Arzt. Und dann hat der Arzt plötzlich gesagt, ach, sie werden immer dicker, das geht nicht. Mhm. Durch meine Medikamente nicht. Sie müssen mal ins Krankenhaus. Mhm. Also, und das war zu spät. Die haben ja eine Niere, eine halbe Leber am Herz geschnippelt. Aber dann hatten wir Hoffnung, nachdem sie ein paar Wochen im Koma war und unser kleines Mädchen uns sagte, ich glaube, Mama kommt nicht mehr wieder. Das war ja schon so schlimm. Ne? Mhm. Aber die Mama kam wieder. Dann ging sie nach Plau am See zur Reha. Ja. Und wir hatten den Eindruck, wir haben gewonnen. Und bei einer Nachuntersuchung sagt so ein Spezialist, oh, sofort das Krankenhaus, neue OP. Und da war es zu spät. Der ganze Körper war von innen zerstreut. Es ging nichts mehr zu operieren. Wie alt ist eure Tochter geworden? 46. 46. Und das Mädel ist jetzt 6 Jahre alt. Ja, unser Bestes. Früher hat sie uns nur Katzen und Hunde gebracht. Aber das wird das Kind haben. Jetzt sind wir umgezogen. Eine große Wohnung. Das Kind braucht ja auch ein Zimmer, ne? Wo ist denn der Vater von dem Kind? Jetzt auch den gibt's nicht. Unsere Tochter hat mal in der Gastronomie gearbeitet und so wie das ist, so ein Stammgast, den wir nicht kennen, Liebe oder was weiß ich, wie wir es nennen wollen. Ne? So, jetzt seid ihr, du mit 69, Ingrid mit 75, seid quasi nochmal Mama und Papa geworden. Ja. Für die Kleine. Und wir hatten das Glück, Meine Freunde sagten, ihr seid zu alt. Nein, das Amtsgericht hat uns das Kind gegeben. Und das Kind hat sich gefreut. Das glaube ich. Ich war 2 Minuten mit einer Richterin alleine. Und da dachte ich, was fragt denn die das Kind jetzt? Ja, ja. Ne? Aber dass die Kleine natürlich gar nicht zu Oma und Opa geht, euch ja. kennt sie und euch vertraut ja. sie. Ja, die kannte uns ja nur. Seit Geburt waren wir schon bei dem Kind immer. Ja. Ne? War das irgendwie durch einen Job von Mama oder durch dann Kränkeln, das spätere Kränkeln, wo leider, das ist ja komisch, dass man dann keinen Krebs erkennt, nur auf Rheuma behandelt wurde. Und nun, das ist ausgesprochen tragisch und dramatisch, finde ich. Peter, kannst du mir die Ingrid mal geben? Ja, mein Hase. Ja. Der Hase. Ja, hallo Domian. Hallo Ingrid, freue mich, dich auch zu begrüßen. Ja, wir haben damals mit dir auch gesprochen. Hat sich vielleicht mit die 2 Todesfälle auf einmal. Ja, ja, ja, ja. Mein Sohn am 3. und sie am 13., 10 Tage später. Ja, nun haben wir das Schicksal alles hinter uns. Wir haben aber viel. Wir müssen das müssen wir jetzt nochmal langsam sagen. Die Tochter ist gestorben und vorher, ja. und vorher der Sohn. Und 10 Tage vorher mein Sohn auch an Krebs. Das war und ist ja ungeheuer dramatisch. Ja, das hat der Bestatter gesagt, denn jeder hat es gesagt, der es erfahren hat. Genau, und dann kam die große Verantwortung auf euch zu, nämlich jetzt das kleine Mädel. Ja, mit dem Kind, ja. Kleine, wie ist das jetzt mit 75 nochmal Mama zu sein? Ja, doch, ist schön. Wir freuen uns. Aber wir haben immer noch tiefe Trauer. Wann war das genau? Jetzt dieses Jahr im Februar. Jetzt dieses Jahr im Februar, das ist ja alles noch ganz frisch. Ja, genau, ja. genau, ja. Wie habt ihr dem Kind den Tod der Mutter erklärt? Erstmal gar nicht, habe ich überlegt, was machst du, wie stellst du es an? Sie war ja nicht so dumm. Und dann habe ich sagen müssen, abends im Bettchen und so, mit Abendsgeschichte, jeden Abend immer. Das ist ja heute noch so üblich. Und habe gesagt, hör mal zu, ich glaube, Mama kommt nicht mehr, die wird es nicht schaffen. Und die Ärzte, ich weiß auch gar nicht, ob die sehr helfen können und so. Mhm. So habe ich mit ihr gesprochen. Mhm. Und dann sagt sie, ach du Oma, sagt sie, weißt du, und Opa jetzt kommt, ruft doch mal die Ärzte an. Fragt doch mal an, wie Mama es geht. Mhm. Und mein Mann, der kam dann und da sage ich, habe gesagt, du hör mal, du musst mal den Arzt anrufen und fragen, ich habe das mit dem Kind so gedeutet, wie das der Mama geht. Und da hat Opa gleich gestellt und hat gesagt, du, ich glaube, die Mama schafft das nicht mehr. Und da hat die Kleine geweint? Nein, sie hat gar nicht geweint. Sondern? Sie hat nur darüber nachgedacht, hat sich angezogen und gesagt, jetzt gehe ich zu meiner Freundin und sage ihr gleich Bescheid, dass Mama tot ist. Und da habe ich gesagt, Mama ist im Himmel. Mama hat das nicht geschafft. Mhm. Und die Ärzte haben das angeschafft, der Körper war so schwach. Mhm. Der hat es nicht mehr geschafft. So habe ich ihr das beigebracht. Mhm. Und heute reden wir auch über Mama. Wie ist das? Aber heute hat sie einen ganz schlimmen Tag gehabt. Sie hat jetzt von mir geweint, hat ihre Mutter geweint. Und für uns ist das auch sehr schmerzhaft. Das heißt, das kommt also, was schon immer miterlebt, ein 6-jähriges Kind weint nach der Mutter. Ja, Mama, wo furchtbar. Bist du? Mama, wo bleibst du? Ja. Mama, komm doch wieder, ich möchte dich wieder haben. Ja, ja, also wir haben auch damals gleich beim Jugendamt eine Unterstützung gehabt, die uns auch eine Therapie für ein halbes Jahr gegeben hat, wo den Leute ins Haus kamen. Das habt ihr gemacht? Uns dabei geholfen haben, ja. Mhm. Da hat sie alles gut verkraftet. Geht ihr zusammen zum Grab? Nein, ich kann noch nicht gehen. Ich schaffe es noch nicht. Mhm. Also ich schaffe es noch nicht. Und das Kind haben wir auch schon darauf angesprochen, sie wollte auch nicht gehen, wo sie sollte, von dem Verein. Tabea heißt der Verein hier bei uns in Berlin. Ja. Hat denn die Kleine ihre tote Mama noch mal gesehen? Nein, konnte sie nicht, denn sie durfte ja dort damals nicht rein. Mhm. Nicht im Krankenhaus durfte sie nicht rein. Da haben die erst gesagt, dann kann das Kind einen Schock für das ganze Leben bekommen, wenn sie die Schläuche alle sieht. Ach so. Mhm. Ja, deswegen konnten wir letztes Jahr das Kind mehr mitnehmen. Aber sie hat ja von dem Krankenhausaufenthalten, wo wir vorher waren, wir immer da gewesen, nicht wahr? Mhm. Dann hat sie auch schon gesagt, nein, bringt das Kind nicht mit, das ist mir zu anstrengend. Ingrid, unsere Sendung gestern hieß ja im Angesicht des Todes und ihr wart wirklich im Angesicht des Todes. Wirklich. Und mein Mann, der weint jeden Tag. Der weint jeden Tag. Mhm. Ja, jeden Tag. Wenn, ich glaube, euer ganze Lebenskraft kommt durch das Kind. Ja, genau. Wenn das Kind und wir haben eine große Wohnung, ist nur eine 3-Zimmer-Wohnung haben wir gesucht. Da zahlen wir jetzt 800 Miete, aber es ist auch kein Problem. Wenn die Kleine nicht gewesen wäre, was wäre dann? Dann wäre das auch schlimm für uns. Wir haben jeden Tag mit unserer Tochter zusammengehangen. Sie wohnte nur 3 Häuser weiter von uns. Mhm. Wir sind aus Wilmersdorf nach Reinickendorf gezogen. Mhm. Schon wenig Kind sowieso. Mhm. Wir wollten ja das Enkelkind aufwachsen sehen. Und sie brauchte dann 2 Jahre später unsere Hilfe. Mhm. Aber das haben wir auch gemacht. Man muss sich immer wieder klammern, da sind ja 2 große Trauerschatten auf eurem Leben, nämlich die Trauer wegen eures Sohnes und wegen der Tochter. Ja, genau, es ist ganz schlimm. Mein Sohn lebt jetzt zwar in der Schweiz 10 Jahre, aber er ist hier in Berlin gestorben. Er wollte auch hier sterben und er wollte auch nach Berlin wieder zurückkommen. Nun bist du ja noch fit und gesund? Nee, gar nicht. Nee, so war's. Nein, ich kann gar nicht mehr so richtig aus dem Haus. Ich kann nicht selber einkaufen gehen. Ich kann nur 10 Schritte laufen oder 20 und dann muss ich stehen bleiben. Ich habe die Neuropolyneuropathie und habe 2 Bandscheibenvorfälle. Und der Peter, wie geht's ihm? Herzkrank, ja, mein Mann und Diabetes noch dazu. Mein Mann auch Diabetes. Wir sind in den Verein eingetreten, der Diabetiker. Mhm. Nicht wahr? Aber ist schlimm genug. Jeder hat so seine Krankheit in dem Alter. Ja. Ne? Wie habt ihr vorgesorgt für den Fall, dass euch mal was passiert für die Kleine? Wir haben eine Unterstützung vom Jugendamt, in dem wir gesagt haben, einer wird von uns übrig bleiben. Mhm. Wir werden nicht gleich auf einmal gehen. Und der Letzte, der muss dafür sorgen, dass das Kind gut untergebracht ist. Mhm. Und wir bleiben mit dem Jugendamt immer in Verbindung. Mhm. Ich habe auch für das Kind eine Jugendhilfe beantragt. Und zwar, sie geht aus dem Klinik nächstes Jahr in die Schule. Mhm. Kindergarten und Schule, der Übergang, damit sie es leichter hat, da kriegen wir auch eine Hilfe. Mhm. Ab heute haben wir die Hilfe bekommen vom Amt. Da ist alles schon gut organisiert. Alles gut herum gemacht, ja. Sie geht auch zur Logopädikerstunde, sie geht zum Tanzen einmal in der Woche und alles solche Dinge machen wir mit ihr. Sehr gut. Liebe Ingrid, nochmal mein großes Kompliment an euch, dass ihr das macht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Leistung. Ich kann gar nicht ausdrücken. Dieses Kind macht so viel Freude, das kann sich keiner vorstellen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und das, ihr werdet in großer, schöner Erinnerung das Leben lang bei dem Kind sein, Oma und Opa. Hoffentlich machen wir doch echt lange. Ja, das wünsche ich euch auch. Sehr lange, damit das Kind noch sehr, sehr viel von euch hat. Grüßt mir den Peter nochmal herzlich. Ja. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute und bleibt lange tapfer und einigermaßen stabil, damit ihr zusammen sein könnt, ihr drei. Ja, du hör mal, Domian, du darfst nicht gehen. Leute brauchen dich. Manche Leute brauchen einen Rat. Und du hast vielen Leuten schon geholfen. Aus jeder Situation. Das finde ich ganz toll von dir. Ich kann dir nur sagen, Dankeschön und mehr. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Ingrid. Und wir gucken auch schon jahrelang deine Sendung. Vielen Dank, Ingrid. Alles Gute nochmal an euch und schöne Grüße an Peter. Autogramm. Tschüss, Peter. Autogramm. Autogramm, genau. Wir rufen euch nochmal an wegen der Anschrift. Ja, dankeschön. Tschüss, ciao. Und tschüss. Ciao. Hier ist Sonja. Sonja ist 34. Guten Morgen, Sonja. Ja, guten Morgen. Sonja, ich grüße dich. Ja, hi. Um was geht's bei dir? Ich war hier voll den Knoten im Bauch. So krass mit dir zu sprechen. Ich kenne dich schon so lange und du mich gar nicht. Stimmt, ich kenne dich wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich wollte schon mit dir sprechen, seit ich 16 bin oder so. Oder mal Bier trinken gehen oder sowas. Jetzt bist du 34 in einem wunderbaren Alter und es hat geklappt. Ja. Ich habe auch mich zur gestrigen Sendung gemeldet, weil ich schon so oft im Angesicht des Todes war und viel, viel, viel daraus gelernt habe. Und ich dachte, das wäre nett zu teilen. Du sagst, dass du oft im Angesicht des Todes schon gestanden hast. Genau. Wann und wo? Also als ich 16 war, ist der Junge verstorben, in den ich verliebt war. Der war 19. Das war so sehr krass und dramatisch für mich. Da dachte ich 2 Monate lang, ich könnte nie wieder lachen. Bin dadurch ans Schreiben gekommen, weil ich den jeden Tag schreiben wollte. Das hatte ich mir ganz fest vorgenommen, um sein Andenken zu wahren, ne, und mit ihm in Kontakt zu bleiben irgendwie. Warum ist er gestorben? Der hatte ein Geschwür an 2 Finger da und das ist geplatzt und hat die Hauptbauchschlagader mit aufgerissen. Mit 19 Jahren? Genau, war ganz plötzlich, ohne Vorerkrankung, ohne alles, ist er einfach umgefallen. Wenn man mit 16 sowas erlebt, das war die erste Liebe. Also es gab einen Kurs zwischen uns, da war er sehr betrunken und konnte sich danach auch nicht mehr dran erinnern und ich war total verliebt und er hat mich quasi gar nicht wahrgenommen. Ich war die kleine Schwester von einem seiner Freunde, 4 Jahre jünger und war nicht existent quasi für ihn. Das habe ich nicht verstanden. Du warst aber in ihn verliebt? Ich war in ihn verliebt, ja, aber er hat mich nicht wirklich wahrgenommen. Ach so, verstehe. Ja. Das war das erste Schockerlebnis in Sachen Tod. Genau. Und da hast du angefangen, so Tagebuch zu schreiben, Briefe an ihn zu schreiben oder in einem Buch, ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das geholfen hat. Schreiben hilft. Ja, schreiben. Also es ist so der Kontakt mit mir selbst, den ich dadurch finde. Inzwischen nur noch so alle paar Monate, manchmal täglich, ne, wenn ich auf Reisen bin besonders, dann mache ich das täglich. auch so, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir gut geht, dann schreibe ich Dinge nieder oder ne, das hilft total. Das ist so eins meiner Standbeine in meinem Leben. Schreiben ist eine wunderbare Selbsttherapie. Das kann genau. Ich aus eigener Erfahrung ja auch sagen. Ja. So, was ist da noch passiert? Dann kam ein Knaller nach dem anderen. Mein Bruder, der war vorher schon mal erkrankt und ist dann wieder erkrankt und ist dann an Leukämie gestorben. Da war ich 19 und er 23 und wir waren die beiden einzigen. Danach dann irgendwann habe ich selbst fertig mit meinem Leben abgeschlossen und habe mir selbst versucht, das Leben zu nehmen, ernsthaft, und lag ein paar Tage auf Intensiv. Und wegen des Todes des Bruders? Auch, aber nicht nur. Also hauptsächlich aufgrund meiner Antriebslosigkeit. Weil ich dachte, ich habe das Leben nur noch als Kampf gesehen. Ja, und du hast dir versucht, das Leben zu nehmen. Wie hast du es versucht? Ich habe eine Flasche Jack Daniels auf meinen Bruder getrunken, eine Flasche Jim Beam auf den Lenny, der damals starb. Die beiden saßen, das waren ja Freunde, die saßen mal zusammen in der Theke und hatten Liebeskummer, haben einen Jack and Jim getrunken. Und mein Bruder hatte diese beiden Flaschen in seinem Schrank stehen und die habe ich behalten und habe auch 20 Morphium-Tabletten meines Bruders behalten. Und dann habe ich diese eine Flasche geäxt, mit der Flasche Jim Beam dann die 20 Morphium-Tabletten runtergespült und war fertig damit. Und du warst alleine in einer Wohnung? Oder wo? Ich war alleine in meinem Zimmer und habe meiner Mama angetan, ihr auch noch das zweite Kind zu nehmen. Fast zu nehmen. Also was krass. Ja. Das heißt aber, Gott sei Dank warst du in der Wohnung und deine Mama hat dich gefunden. Ja, mein Körper hat sich dagegen entschieden. Also mir sind Lichter ausgegangen, ich kann mich nicht dran erinnern. Meine Mutter hat mich halbtot in meinem eigenen Erbrochenen gefunden dann. Und dass ich erbrochen habe, hat mir quasi das Leben gerettet. Ich hätte auch dann erstehen können, aber mein Körper hat alles von sich gegeben und das meiste. Und dann lag ich ein paar Tage auf Intensiv und dann war ich wieder da. Ich hoffe, es gab nicht noch eine Konfrontation mit dem Tod. Doch. Ja, noch eine. Ja, noch mehrere. Also mir begegnet der Tod unheimlich oft. In vielen Kleinigkeiten und in nochmal großen Aktionen. Mein Vater hat den Tod meines Bruders nicht verkraftet. Die Ehe meiner Eltern hat es auch nicht überstanden. Und mein Vater hat dann 2008 seine Mutter, also meine Großmutter, erschossen und dann sich selbst. Und Langsam. Und, dein Vater hat seine Mutter erschossen, deine Großmutter. Genau. Und dann sich selbst. Warum hat er die Großmutter mit in den Tod genommen? Weil sie ganz stark dement war, auch alkoholkrank und bettlägerig war. Und ich bin mir nicht sicher, es könnte sogar Tötung auf Verlangen gewesen sein. Meine Großmutter hatte auch schon ein Kind verloren. Die hatte ein behindertes Kind und meinen Vater. Und das Kind war auch gestorben. Sie hatte ihren Enkel verloren. Und dann noch ihren Sohn zu verlieren, in der Entscheidung, die mein Vater da gefällt hatte, war das genau das Richtige. Und ich bin meinem Papa sehr dankbar dafür und habe Hochachtung vor ihm, dass er das geschafft hat. Denn ich denke, das ist ihm nicht leicht gefallen, seiner Mutter in den Kopf zu schießen. Aber er hat sich selbst auch getötet. Er hat sich selbst auch erschossen. Genau, er hat selbst die Polizei gerufen. Ich denke, er hat meine Oma erschossen, hat die Polizei gerufen, hat denen gesagt, was Sache ist, hat aufgelegt und hat sich erschossen. Bei der Oma zu Hause oder wo? Genau. Gott, als du das gehört hast, was hast du denn da nach dieser Geschichte, die du schon erlebt hattest in all den Jahren, wie hast du das denn aufgenommen? Ich habe dann erstmal funktioniert. Weil da waren dann auch, wie bei den Vorrednern Peter und Ingrid, die ich übrigens sehr schätze und mit denen ich sehr mitfühle. Hat sich auch zwei Leichen, um die ich mich kümmern musste. Und auch musste mich mit Kripo und Staatsanwaltschaft und allem auseinandersetzen und habe dann da erstmal funktioniert und das alles geregelt. Und bin dann auf ein Reggae-Festival gefahren, als ich am Wochenende nichts mehr klären konnte und habe mich freigetanzt und den Kopf ausgeschaltet. Das und ist auch völlig okay. Das war es auch. Also das war auch genau das Aber Richtige. Aber wie hat deine Mama das aufgefasst? Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zusammen. Mein Vater war mit einer Freundin von mir zusammen, einer 30-jährigen jüngeren Freundin, mit der ich schon zur Schule ging. Und meine Mutter hatte auch schon einen neuen Partner und die Scheidung lief. Die beiden waren zwar noch verheiratet, aber die Scheidung fing gerade an, war noch nicht vollzogen. Und darum waren meine Mutter und mein Vater nicht mehr so eng. Und das war auch gut. Sonja, ich hoffe jetzt keinen weiteren Todesfall. Danach, also ich hatte irgendwann dazwischen, hatte ich meinen Ex-Freund kennengelernt und wir haben uns direkt, als wir uns kennenlernten 2006, uns direkt davon erzählt, dass wir beide unsere Brüder verloren haben, wo ich Verlust nicht gern benutze, den Begriff. Also wir beide halt hatten einen Bruder und hatten sie dann nicht mehr in dieser Welt und haben dann später in unserer Beziehung festgestellt, dass sein toter Bruder, mein toter Bruder, er und ich uns als Kinder sogar kennengelernt hatten in einer Ferienmaßnahme. Das war der Wahnsinn. Und mit dem Mann habe ich ein Kind erwartet, das nach 3 Monaten Schwangerschaft dann verstorben ist. Das war auch nochmal einschneidend für mich in meinem Leben. Also während der Schwangerschaft verstorben? Genau, genau. Mhm. 3 Monate schwanger, genau. Und das hat mich dann sehr krass verändert. Also das war so nochmal so ein Schlag ins Gesicht, der mich jetzt zum Aufwachen gebracht hat. Jetzt gehe ich mal ins Jahr 2016, Ende November. Ja. Wie geht es dir heute? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, du hast diese ganzen Schicksalsschläge schon für dich verarbeitet und eingeordnet. Ich habe gelernt, dass es alles, was im Außen passiert, nur durch meine Sichtweise und meine Erwartungshaltung mich verletzen kann. Also und wenn ich zum Beispiel meinen Bruder nehme, ich kann das als Verlust bezeichnen, was das dann sein ganzes Dasein als das überschattet das dann quasi, sein Verlust. Mhm. Und das mache ich nicht. Ich betrachte ihn einfach als 23-jähriges, jahrelanges Geschenk an diese Welt. Und wenn mich jemand fragt, möchtest du einen geilen Typen in dieser Welt haben für 23 Jahre, dann schreie ich ja. Ich will mal sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Einstellung. Eine sehr weise Einstellung, wenn man das so schafft, das so zu sehen. Ja. Also es ist halt die Erwartungshaltung, dass er alt wird, dass er Kinder kriegt, dass er ein geiler Onkel wird und dass er für den Rest meines Lebens mir zur Verfügung steht in dieser Welt. Mhm. Diese Erwartungshaltung ist das, was wehtut. Und das ist meine Erwartungshaltung. Und sein Leben war dafür bestimmt, nur so wäre, zu sein. Ja, und es wäre ja auch eine egoistische Erwartungshaltung. Genau, ja. Und ich fühle mich ja immer noch mit ihm verbunden. Ich spüre haargenau, dass er woanders ist und dass er da ist. Mhm. Und dass er... ich hatte kürzlich einen Autounfall und es war völlig zu Recht, dass ich diesen Autounfall hatte. Ich hatte einen leichten Auffahrunfall, weil ich mit dem Handy am Steuer war und ich habe mich verdammt nochmal verflucht dafür, weil das so töricht und dämlich ist, das Telefon. Ich wollte einfach nur kurz noch jemanden anrufen, fragen, ob ich ein Bier mitbringen soll und suche die Nummer raus und bin jemandem draufgefahren und hätte da durchaus auch jemanden totfahren können in dieser Sekunde, in der ich... Was hat dir dieser Unfall gesagt, gezeigt? Mein Unfallgegner hieß genau wie mein Bruder. Und hatte am selben Tag Geburtstag wie ich. Und das habe ich so als Zeichen gesehen, als Schlag in die Fresse meines Bruders. Der war schon immer sehr rabiat und war ein geiler Typ. Und das passt so zu ihm. Ich freue mich sehr, dass du so eine Einstellung hast. Ich glaube, so kannst du auch, so kann man gut leben. So kann man auch das Leben gut meistern. Ich freue mich, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel, viel Glück und wenig Todesbegegnungen in den nächsten vielen, vielen Jahren. Alles klar. Alles Gute. Schön. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit dem Mert 20. Guten Morgen. Hallo? Mert, ist das ein männlicher Name, ne? Gott sei Dank bin ich bei ihm dran. Ich bin gerade echt aufgeregt. Ich versuche es jemals zu erreichen. Domian, du bist 20 Jahre, ne? Halt, hallo. Ich sage erstmal, du bist 20 Jahre, das stimmt, ne? Genau. So, und jetzt, ich freue mich, dass du da bist und jetzt sagst du mir, weswegen du anrufst. Lieber Domian, ich denke schon seit Jahren halt mein Leben halt eine Serie sei und so, also ich... Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Was denkst du seit Jahren? Also ich denke, dass... Nee, du musst bitte den Fernseher, den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz ausschalten, sonst können wir nicht reden. Ja, okay. Also ich denke, dass dieses Leben eine Serie ist, Domian, und dass... okay, ich schalte jetzt mal aus. Und ich denke, dass ich manipuliert werde, halt kontrolliert durch Produzenten halt, wie bei der Will Cosby Show, die Sie vielleicht kennen, Domian. Und ich denke, dass dieses Leben ein Traum ist. Also ich denke, dass ein Geist, hören Sie mir zu? Ja, ich höre sehr zu, ja. Ich werde dich nur gleich unterbrechen und nachfragen. Du glaubst, dass du kontrolliert wirst. Ja, von wem wirst du kontrolliert? Also vom Produzenten, wie bei der Will Cosby Show. Ich denke, Domian, dass es halt ein Raum-Zeit-Kontinuum gibt, wo halt nichts los ist und der halt mit Kraft ist Und so und durch Kraft kommt ja Energie, wie halt ein Raum, wenn man ihn baut. Und durch diese Kraft kommt ein Geist. Stopp, langsam. Ich habe es akustisch überhaupt nicht verstanden. Ich bin ausgestiegen beim Raum-Zeit-Kontinuum. Genau. Ich denke, dass aus einem Raum halt ein Energie wird und aus einem Energie... Ein was? Halt das durch... Aus einem Raum wird was? Aus einem Raum kommt Kraft und diese Kraft, die träumt ein Geist. Und dieser Geist, der träumt uns, so denke ich. Und der Geist... Der Geist träumt uns? Nein, der träumt Leute und halt Aliens. Und diese Aliens, die halt, haben mir für eine Serie ein Mittel gegeben, dass ich diese Serie träume, halt eine Droge. Diese Menschen sind halt Aliens, die kann man kaum noch Menschen nennen. Und die... Langsam. Ich komm nicht mit. Ich stelle Fragen. Ich frage erstmal, du bist 20 Jahre alt, was machst du? Ich mache gerade gar nichts. Ich bin, ich werde bald Gärtner und ich bin halt Priester bei meiner Religion. Die heißt Jesu Merel, also nach mir benannt, M-E-R. Also du wirst bald Gärtner. Bitte? Wenn ich wieder gesund bin, dann werde ich Gärtner werden, Domian. Du bist krank. Was für eine Erkrankung hast du? Also, wie kann ich fortfahren mit meinem Thema? Lass mich kurz fragen. Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe Zwänge, kranke Zwänge. Was sind das für Zwänge? Ich denke, zum Beispiel früher hatte ich Gedanken, die ich auch heute ein bisschen habe, aber ich bin in Tablette, in medizinischer Behandlung, so pädophilische Gedanken. Und so weiter und so fort. Du bist in psychiatrischer Behandlung? Ja. Domian, ich hätte eine Frage. Ja. Geht es darum, Domian, dass ich ein Video für meinen Blog mache. Wäre es in Ordnung, wenn ich das hochlade, dass viele Leute sehen, dass ich halt ein Problem habe. Viele haben das ja auch aufgezeichnet. Das wäre wirklich ganz nett von Ihnen, wenn ich das benutzen könnte. Das kann ich jetzt hier gar nicht entscheiden, weil ich das gar nicht richtig verstehe, was du da willst. Ich finde nur, dass mein Psychologe jetzt ausführlich mit dir sprechen sollte, Mert, weil ich glaube, dass das auch eher ein seelisches Problem ist, von dem du gerade gesprochen hast. Also kann ich jetzt weiter mit meinem Problem anfangen? Ich schlage vor, dass wir jetzt mal auflegen und wir dich gleich nochmal zurückrufen und dann können wir das ausführlich im Hintergrund besprechen und auch dann Überlegungen anstellen, was zu tun ist, okay? Also kann ich jetzt nicht mehr mit Ihnen reden, Domian, weil ich wollte nur mein Thema weitersagen. In diesem Moment möchte ich das nicht, weil ich glaube, dass du besser bei meinem Psychologen aufgehoben bist mit dem, was du sagst. Und spreche ich auch gleich mit Ihnen? Mit dem Psychologen sprichst du. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst, Mert. Aber ich fände es besser, wenn mein Psychologe dich gleich anruft. Dafür bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen wird sich gleich bei dir melden. So, jetzt haben wir ganz wenig Zeit nur noch. Und schon haben wir einen kleinen technischen Defekt. Aber hier ist noch Manuela. Manuela 45, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Liebe Manuela, wir können das nur ganz kurz anreißen, das Thema. Leider. Um was geht es denn bei dir? Ja, ich bin chronische Schmerzpatientin, das heißt, ich habe 24 Stunden lang ununterbrochen Schmerzen. Mhm. Es gibt keine Rettung, keine Heilung. Ich muss am Tag 32 Tabletten nehmen, habe schon Suizide hinter mir, weil meine Erkrankung immer weiter fortschreitet. Woher kommen? Woher Bewegung, alles weh. Ja, woher rühren die Schmerzen, Manuela? Ja, gesagt worden ist mir, dass es eine Wirbelsäulenerkrankung ist, die aber im Kindesalter schon begonnen hat, aber nie in Behandlung gewesen ist, weil meine Eltern nicht mit mir zum Arzt gegangen sind. Das heißt, du stehst unter großen Schmerzen Tag ein, Tag aus, jede Stunde, jede Minute. Richtig, genau. Und ich muss immer Morphium nehmen und auch andere Medikamente, so Nervenschmerzen, also Mittel gegen Nervenschmerzen, dass ich die, ich habe so einen richtigen Schmerzcocktail, sage ich Ihnen dazu. Und ich muss alle 8 Stunden muss ich die Medikamente nehmen. Bist du in permanenter ärztlicher Beratung, Betreuung? Ja, bin ich, ja. Bist du auch in psychologischer Betreuung? Ja, ich war gewesen, aber ich habe mit der Psychologin, das hat irgendwie nicht gepasst und seitdem bin ich nicht mehr in Behandlung und wäre natürlich angebracht eigentlich. Finde ich auch. Weil ich doch schon sehr oft mir wünsche, dass ich nicht mehr am Leben wäre, ja, damit ich diese Schmerzen nicht mehr habe. Manuela, das ist jetzt ein ganz kurzes Gespräch. Ich biete dir aber natürlich an, dass wir dich jetzt zurückrufen und du mit meinem Psychologen in Ruhe sprechen kannst, okay? Der wird sich, gleich bei dir melden. Du legst bitte auf. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohntke, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann. Ciao, ciao.